Operation Valkyrie ist in Kraft. Wenn die SS sie erwischt, wird man sie zerfleischen. Wenn ich versage, werden sie euch abholen. Euch alle. Sommer, Sommer, Sommer. Willkommen im Niemandsland. Es beginnt eine neue Sendung. Ach, ich liebe den Sommer. Es ist Sommer. Es ist der 24. Juni 2019. Es gibt ja 2 Stunden Musik, Geschichte, Kultur, Hintergründe und Unterhaltung. Radio Sommer in Niemandsland. Auf 91.4 FM, Contrabanda. Wir senden direkt von hier aus dem Herzen einer großen Stadt, von der Plaza Real in Barcelona. Auch live im Internet zu hören unter www.contrabanda.org. Wir sind ein freies Radio, wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es begrüßt Sie am Mikrofon und an der Technik wie immer Detlef Jeskatz. Beginnen möchte ich die Sendung mit ein paar Aphorismen vom großen Georg Christoph Lichtenberg. Der hat einmal gesagt: Die Menschen können nicht sagen, wie sich eine Sache zugetragen, sondern nur, wie sie meinen, dass sie sich zugetragen hätte. Dass in den Kirchen gepredigt wird, macht deshalb die Blitzableiter auf ihren Dächern nicht unnötig. Es gibt manche Leute, die nicht eher hören, bis man ihnen die Ohren abschneidet. Die unterhaltsamste Fläche auf der Erde für uns ist die vom menschlichen Gesicht. Es Es regnete so stark, dass alle Schweine sauber und alle Menschen dreckig wurden. Das viele Lesen hat uns eine gelehrte Barbarei eingebracht. War das sinnig bis hierher oder doch nur ein Chancen vergeben? Ist ein Traum es wirklich wert, nicht auf den alten Faden zu gehen? Sich treu zu bleiben, ist das wichtig oder nur Relikt aus einer alten Zeit? Sich zu fügen, wäre das richtig? Hätte mein Leben dann mehr Leichtigkeit, all diese Zweifel, die bleiben mir. Nie anzukommen, nirgends zu bleiben, ist die Suche der Weg nach Haus. Dieses Zuhause, will ich das wirklich? Und wenn ja, wie sehen die Tage dort aus? All diese Lieder, all diese Worte, all diese Orte, an die ich gehe. Hätte ich das nicht, was würde mir fehlen? Gibt es für mich eine andere Art zu leben? All diese Zweifel, die bleiben mir. Bin ich, was ich bin? Bin ich, was ich sein will? Bin ich, was ich bin? Bin ich, was ich sein will? Bin ich, was ich bin? Bin ich, was ich sein will? Bin ich, was ich bin? Bin ich, was ich sein will? All diese Zweifel, die bleiben mir. Größter Fehler meines Lebens. Bereue es jeden Tag. Die Schuld lag bei mir, alle auf mich eingeredet haben. Sind Sie bereit? Atem. Stoß. Schmerz. Sie, seit Januar 20, Studentin, Single, Hand auf dem Bauch, Herz in der Hose, Tränen in den Augen. Er, 27, Status besoffen, aggressiv und Dauersingle, Hand an ihrer Taille, andere Hand in der Hose, Messer dabei. 3.14 Uhr, sie verlässt die Party, steigt auf ihr Fahrrad, hat nicht viel getrunken, der Typ war ihr unangenehm. Naja, morgen erstmal ausschlafen, ist ja Samstag. Er, ein Kopf größer als sie und notgeil, steigt in sein Auto, fährt ihr hinterher, stellt es sich vor. Atem, Stoß. Schmerz. Das Paar, kinderlos glücklich, sie unfruchtbar, er Kinderliebhaber, Holland war nicht drin, Adoption hat nicht geklappt. Schichtarbeit kann ein Hinderungsgrund sein, sagen die im Amt. Dabei ist sie Erzieherin und er hätte so gern Kinder gehabt. 3.26 Uhr, er fährt sie an, sie fällt vom Fahrrad, er steigt aus, keiner in der Nähe, keiner hat sie gehört, er hat das Messer dabei. Zitat. Es muss übrigens darauf hingewiesen werden, dass in dieser Gesellschaft, die so sehr danach bestrebt ist, die Rechte des Embryos zu wahren, sich um die Kinder niemand kümmert, so wie sie auf der Welt sind. Zitat Ende. Simone, 13, Heimkind. Ungeliebt, ungewollt, unerzogen, steht mit dem Stein in der Hand auf der Autobahnbrücke. Ihr Vater wollte sie nicht haben, ihre Mutter wollte sie nicht abtreiben, die Narben hat sie immer noch. Sie lässt den Stein fallen, der Verkehr versteinert, Autostopp. 3.58 Uhr, sie schreit nicht mehr. Er fingert seine Hose wieder zu, lässt sie liegen, steigt ins Auto und fährt gegen einen Baum. Er, weit über 50, kinderlos, ledig und allwissend. Meint, er kennt sich aus in der Welt. Von Familie keine Ahnung, aber weiß, dass man sie schützen muss. Frauen, die Miniröcke tragen und dann über Belästigung klagen, kann er nicht ab. Und Abtreibung ist Mord. Ja, wenn die Mutter nicht aufpasst beim Vögeln, dann kann auch das ungeborene Kind nichts dafür. Zitat. Wenn Männer schwanger werden könnten, wäre die Abtreibung längst ein Sakrament. Zitat Ende. Atem. Stoß. Schmerz. Sie, traumatisiert, vergewaltigt, schwanger. Hand auf dem Bauch, Herz in der Hose, Tränen in den Augen. Der Berater bei Pro Familia hat sie unterstützt. Ihren Eltern hat sie es nicht erzählt, ihre beste Freundin wartet draußen. Die letzten Tage hat sie sich Erfahrungsberichte im Internet angesehen, hat Bilder gesucht von fingernagelgroßen Menschlein zerstückelt und abgesaugt. Warum hat mir niemand gesagt, wie schlimm das für mich werden würde? Jede Periode erinnert mich neu an mein Kind. Was ich getan habe, ist unverzeihlich und nicht wieder gut zu machen. Sie sieht die Nacht wieder vor sich. Atem, Stoß. Schmerz, er war besoffen. Atem, Stoß, Schmerz, sieht sein Gesicht. Atem, Stoß, Schmerz, Atem, Stoß, Stoß, Stoß, Atem, Atem, Atem. Schmerz. Verena, 24, jung und willig. Sie gilt als Schlampe. Jeden Samstag auf einer anderen Party, jeden Samstag einen anderen im Bett. Einmal nicht aufgepasst. Naja, Pille danach, kein Problem, aber hat sie vergessen. Wer der Vater ist, auch. Kind halb so wild, hat sie gedacht, hat sich ein Babyfon gekauft und geht weiterhin aus. Von dem schreienden Windelkacker lässt sie sich doch nicht ihr Leben verscheißen. Und mal ganz ehrlich, ob so ein Kind jetzt alle 4 oder eben nur alle 12 Stunden was zu essen kriegt, ist wenigstens nicht dran gestorben. Atem. Stoß. Schmerz. Sind Sie bereit? Die Schwester fragt nochmal. Sie schaut auf ihren Bauch und auf das, was in ihr wächst und größer wird und nächsten Monat schon zu groß ist. Und dann schluckt sie die Tränen runter, nickt der Schwester zu. Ich bin bereit. Und dann schließt sie die Augen und spürt die Spritze. Atem. Atem. Atem. Vielen Dank. Wollte nur kurz in die Stadt, hab den Wagen schnell geparkt. Da steht er, schreibt mich gerade auf. Diese Schuhe, die sind schön, die da vorne im Fenster stehen. Tut mir leid, die habe ich gerade verkauft. Ich wünschte, ich könnte. und er steigt einfach vor mir ein. Es ist wieder mal so weit, du und ich, wir haben Streit. Du hast recht, mir fällt nichts mehr ein. Ich wünschte, ich könnte. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 124. Arturo Barea wird Chefzensor in Madrid. No pasarán. Pasaremos. Se trata de aplastar para siempre al fascismo. Y ello sí hace falta a pesar del gobierno. Tal vez un día no lejano, este mismo gobierno tenga necesidad de los militares rebeldes para destruir el movimiento obrero. November 1936, Madrid. Die republikanische Regierung ist nach Valencia geflohen. Die Ministerien sind aufgelöst worden. Die Franco-Rebellen stehen in den Außenbezirken der Hauptstadt und befinden sich auf dem Vormarsch. Der Chef der Zensurbehörde der Auslandspresse, Rubio Hidalgo, hat seinem Zensor Arturo Barea gegenüber geäußert, dass er ausharren solle. Er selber werde mit allen anderen Regierungsmitgliedern die Flucht nach Valencia antreten. Es regnete, als Arturo Barea aus dem Außenministerium auf die Straße trat. Ein kaltes Nieseln, das einem durch die Kleider in die Knochen drang. Barea lief durch die vom Regen glitschigen Straßen zu Calle del Ave Maria, um Aurelia aufzufordern, für sich und die Kinder zu packen, falls auch sie fliehen müssten. Dann begab er sich zurück in die Telefonica, um Rubios Verlautbarung herauszugeben und zu versuchen, die Reporter davon abzuhalten, Unsinn darüber zu schreiben. In den Stunden nach Mitternacht kam die Nachricht herein, die Faschisten hätten den Manzanares überquert. Und es sei zu kämpfen in nur wenig mehr als einem Kilometer entfernten Mustergefängnis gekommen. Einer der amerikanischen Korrespondenten, ein dicker Mann namens Louis Fischer, der für die The Nation schrieb und schon die ganze Nacht Whisky in sich hineinkippte, während er auf eine freie Telefonleitung wartete, wollte die Nachricht verbreiten, dass die Hauptstadt gefallen war. Als Barea sich weigerte, packte Fischer ihn am Kragen und schüttelte ihn, und Barea musste die Wachen rufen, die den Korrespondenten auf eines der Notbetten warfen, wo er, betrunken wie er war, sofort einschlief. Am folgenden Morgen standen die Nationalisten zwar immer noch an der Westgrenze der Stadt, aber weiter waren sie nicht gekommen. Die Konvois mit Journalisten, Diplomaten und Regierungsangestellten waren abgefahren, und Barea zahlte die Kuriere und Luis, wie man es ihm aufgetragen hatte, aus. Er war bereits im Begriff, selbst das Telefonica-Gebäude zu verlassen und heimzugehen, als einer der Schallzensoren, sie hatten die Aufgabe, die Anrufe der Korrespondenten abzuhören und die Leitung abzuschalten, wenn irgendetwas Verdächtiges erwähnt wurde, ihn fragte, wer denn jetzt weitermachen würde. Keiner habe Anweisungen gegeben, Anrufe von Journalisten nicht durchzustellen, sagte der Mann. Aber wer würde denn jetzt ihre Berichte überprüfen? Barea wollte schon wiederholen, was Rubio ihm gesagt hatte. »Wir sind erledigt. Sehen Sie zu, dass Sie rauskommen, solange es noch geht, und überlassen Sie die Journalisten General Miaja.« Und merkte plötzlich, dass er das nicht konnte. Er hatte die Arbeit als Zensor nicht angenommen, weil das irgendein Job war, sondern weil er dem Faschismus etwas entgegensetzen wollte, weil er davon überzeugt war, die Geschichte vom Kampf der spanischen Regierung gegen die faschistischen Rebellen müsse der ganzen Welt erzählt werden. Wenn er jetzt aufhörte, dann riskierte er, dass Lügen oder Fälschungen publiziert wurden oder dass die Militärzensoren überhaupt keine Berichterstattung mehr zuließen. Es war nur wenige Monate her, dass er sich in einem Nebel beruflicher Unklarheiten, politischer Entfremdung, ehelicher Erschöpfung und sexuellem Überdruss befunden hatte. Heute dagegen war der Nebel verschwunden und hatte einer seltsamen Klarheit Platz gemacht. »Wir dürfen die Dinge nicht sich selbst überlassen«, sagte Barea zu dem Schallzensor. Sollten Rubio und die anderen doch fliehen, er musste seine Arbeit machen. Wie nötig das war, bestätigte sich am selben Abend, als Henry Buckley, der schmächtige Korrespondent von Londons Daily Telegraph, mit der leisen Stimme und den rotblonden Haaren, seinen Verlag anrief, um zu berichten, dass Franco zwar die Vororte auf der anderen Seite des Manzanares angegriffen habe, dass Madrid selbst aber unbesiegt war und in der Stadt Ruhe herrschte. »Nun hören Sie mal, Buckley«, sagte der junge Mann in London, »ist Ihnen klar, dass Ihr Text nicht mit den anderen Informationen übereinstimmt, die uns vorliegen? Wir wissen ziemlich definitiv, dass Francos Streitkräfte jetzt im Zentrum Madrids kämpfen.« Der eigentlich immer äußerst höfliche Buckley legte daraufhin einfach den Hörer auf. In den beiden folgenden Tagen füllte Barea das Vakuum aus, das durch die Abreise seines Chefs entstanden war, und wurde selbst zum Vorgesetzten. Er trommelte die Personen zusammen, die von der Belegschaft der Zensurbehörde noch dageblieben waren, und wies sie an, sämtliche Berichte von Journalisten vor ihrer Übermittlung sorgfältig auf Genauigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen. Dann begab er sich ins Außenministerium, versammelte einige der noch anwesenden Büroangestellten zur Formierung eines Volksfrontkomitees und ließ sich von ihnen ein Dokument ausstellen. Nichts weiter als ein Stück Papier mit einem eindrucksvollen Stempel darauf, das ihn ermächtigte, die Pflichten des Leiters des Presseamtes zu übernehmen. Schließlich trieb er noch jemanden in dem neu gegründeten Verteidigungskomitee, der Junta de Defensa, auf, der das ganze Verfahren offiziell machte. Barea schloss ganz und gar nicht aus, wegen Subordination erschossen zu werden, aber er war zu erschöpft, als dass ihn das groß gestört hätte. Während Barea in fast menschenleeren Ministerien an Türen klopfte, geschah aber etwas ganz Erstaunliches. Am Samstag, dem Tag, da die Regierungskonvois sich nach Valencia auf den Weg gemacht hatten, waren sie an den ersten Abteilungen ausländischer Soldaten der kürzlich formierten internationalen Brigaden vorbeigekommen, die im 220 Kilometer südöstlich von Madrid gelegenen Albacete zusammengezogen worden waren. Am Samstagmorgen, dem 8. November, marschierten ein Bataillon aus Deutschen, ein weiteres aus Franzosen und Belgiern und ein drittes, das aus polnischen Bergarbeitern bestand, sowie eine Abteilung englischer Maschinengewehrschützen und zwei Staffeln französischer Kavallerie die Gran Via entlang in Richtung Front. Und Madrileños, die ihren Augen kaum zu trauen wagten und meinten, diese multinationalen Dei ex machina seien von den neuen sowjetischen Verbündeten entsandt worden, jubelten «Que vivan los rusos!» und winkten mit Taschentüchern von den Balkonen entlang der Straße. Am selben Abend verbanden sich die internationalen Bataillons mit den zivilen Freiwilligen und den Trupps der Loyalisten im Park Casa de Campo. So konnte der Vormarsch der Rebellen am nächsten Tag gestoppt werden, und plötzlich sah es ganz so aus, als würde Madrid vielleicht überhaupt nicht kapitulieren müssen. Barea hatte die Nacht schlafend in einem Lehnstuhl in einem der vergoldeten Empfangsräume des Außenministeriums verbracht. Bei Sonnenaufgang wurde er vom schrillen Geräusch von Schüssen aus feindlichen Gewehren und dem Lärm von Explosionen wachgerüttelt. Erst an der Puerta del Sol, dann näher auf der Plaza Mayor. Plötzlich erzitterten die Mauern des Ministeriums, des alten, von den Habsburgern errichteten Palacio de Santa Cruz, und Barea machte sich darauf gefasst, dass das Gebäude einstürzte. aber nichts geschah. Er hörte lediglich Schreie und schnelle Schritte. Er eilte hinunter in den Hof und traf dort auf halb angezogene Angestellte und eine Handvoll Sturmwachen, die vor einer nicht explodierten Bombe vom Umfang eines großen Hundes standen. Man schickte nach einem Artillerietechniker, der die Bombe entschärfen sollte, und als dieser die Sicherungshaube abzog, stieß er auf ein Stück Papier in der nicht explodierten Bombe. »Genossen«, stand darauf in deutscher Sprache geschrieben, »habt keine Angst. Die Bomben, die ich befülle, explodieren nicht. Ein deutscher Arbeiter.« »Dann nehmen Sie uns also doch tatsächlich wahr.« Barea fühlte sich auf geradezu absurde Weise ermutigt und ergriff sich die ausrangierten Fotos der ermordeten Kinder von Getafe und brachte sie zu seinem Freund Antonio Miche mit der Bitte, sie für Propagandaplakate zu nutzen. Doch falls er jetzt das Gefühl gehabt haben sollte, er könne sich für seinen Tatendrang auf die Schulter klopfen, dann wurde er schnell durch den unerwarteten Besuch eines Fremden, eines russischen Journalisten namens Michail Koltsow, eines Besseren belehrt. Michail Koltsow, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des sowjetischen Schriftstellerverbandes und Korrespondent für die offizielle sowjetische Zeitung Pravda, war im August in Madrid eingetroffen, doch obwohl er im Hotel Florida logierte, in der Plaza de Callao, nur ein paar Häuser entfernt von der Telefonica, waren seine Berichte offenbar über irgendeinen inoffiziellen Kanal nach Moskau gelangt, denn Barea war ihm vorher noch nie begegnet. Jetzt stand er vor einem bleichen, kleinen Mann mit schmalen, weichen Händen, auf der Nase eine Drahtgestellbrille mit runden Gläsern, die ihm das Aussehen einer Schleiereule gaben. Einer momentan allerdings höchst verärgerten Schleiereule. Koltsow hieb mit einem Stapel Presseberichten auf den Tisch und hielt Barea in schlechtem Spanisch eine geharnischte Gardinenpredigt. Wer sei eigentlich dafür verantwortlich, dass solche Texte durchgelassen wurden? Er, Koltsow, sei im Kriegskommissariat gewesen, als das Außenministerium die Berichte geschickt hatte, damit sie nach Valencia weitergeleitet wurden. Und derjenige, der den Journalisten derart sensationsgierige Sabotagetexte hatte durchgehen lassen, gehöre erschossen. Nachdem der anfängliche Schreck über Koltsows Angriff etwas abgeklungen war, wollte sich Barea in erster Linie gar nicht verteidigen. Vielmehr war er erfreut, dass überhaupt irgendjemand der Berichterstattung der ausländischen Presse Beachtung schenkte. Er wies darauf hin, dass die Artikel, mit denen Koltsow herumfuchtelte, alle an dem Tag versendet worden waren, als die Regierung Madrid verließ, bevor er selbst also die Verantwortung übernommen hatte, an dem Tag, als haltlose Gerüchte in der ganzen Stadt die Runde machten. Da war es kein Wunder, dass einige Reportagen von weißen Fahnen sprachen, die man auf den Regierungsgebäuden gesehen habe, oder von Truppen der Nationalisten, die die Gran Via heruntermarschierten. Danach hatte er dann verhindert, dass derartige Fehlinformationen gedruckt wurden. Allerdings, so fügte er hinzu, sei er von niemandem, abgesehen von dem von ihm selbst gegründeten Komitee, dazu ermächtigt worden. Koltsows Reaktion bestand darin, dass er Barea in seinen Dienstwagen schob und mit ihm ins Kriegsministerium fuhr, wo nach einer Reihe von Unterredungen mit diversen Amtsträgern noch mehr schlechtes, nachdrückliches Spanisch, noch mehr Beharrlichkeit ein wahrhaft offizielles Dokument erstellt wurde, durch welches das Pressebüro von Madrid unter die direkte Zuständigkeit von Álvarez del Bayo gestellt wurde, der jetzt sowohl Kriegskommissar als auch Außenminister war und Barea definitiv zum Leiter des Büros ernannt wurde. Falls Barea es sonderbar fand, dass ein einfacher Auslandsjournalist es schaffte, spanische Regierungsministerien nach seiner Pfeife tanzen zu lassen, kommentierte er es nicht weiter. Man munkelte nämlich, dass Koltsow sehr viel mehr war als lediglich ein Korrespondent der Pravda. Er sei Stalins persönlicher Agent, seine, wie manches formulierten, Augen und Ohren in Madrid, mit einem direkten Kommunikationsdraht zum Generalsekretär. Es hieß, er habe damals im September versucht, republikanische Milicianos zu erschießen, um ihren Rückzug aus Talavera aufzuhalten. Und erst vor wenigen Tagen, so erzählte man hinter vorgehaltener Hand, sei er auch in die Entfernung und anschließende Erschießung von über 1000 Gefangenen mit Beziehungen zu den Nationalisten im Cárcel Modelo verwickelt, wenn nicht gar dafür verantwortlich gewesen. Wenn Koltsow also wollte, dass etwas geschah, dann konnte man in den meisten Fällen damit rechnen, dass es auch tatsächlich geschah. Es dauerte nur wenige Tage, bis Barea herausgefunden hatte, in welch erstaunlichem Ausmaß das zutraf. Rubio Hidalgo organisiert in Valencia umgehend für sich einen Blitzbesuch in Madrid, um den Stab der Verantwortung an seinen ehemaligen Stellvertreter zu übergeben. Barea empfing ihn nicht ohne ein Gefühl von Verlegenheit in Hidalgos ehemaligem Büro. Wo hätten sie sonst ein solches Treffen abhalten sollen? Und sie kamen überein, dass Rubio zwar der Leiter der Presseabteilung des Außenministeriums bleiben und weiterhin Durchschläge der Nachrichten erhalten sollte, die nach draußen weitergegeben wurden. Da er aber seinen Amtssitz in Valencia hatte, war es vernünftiger, dass Barea die Leitung des Madrider Auslandsbüros übernahm und die tägliche Dienstaufsicht über dieses Büro an das Madrider Kriegskommissariat übertragen wurde. Barea sollte das Hauptquartier vom Außenministerium in die Telefonica verlegen, weil das sicherer und bequemer war, und Rubio würde ihm von Valencia einen neuen Stellvertreter schicken. Koltsov wurde mit keinem Wort erwähnt. Am Ende der Besprechung kam Barea um den Schreibtisch herum, um Rubio mit Handschlag zu verabschieden. »Sie hassen mich mehr, als ich sie jemals hassen könnte«, dachte Barea, und Rubio drehte sich auf dem Absatz um und verließ den Raum. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 124. Arturo Barea wird Chefzensor in Madrid, eine Niemandsland-Produktion 2019. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail. Originaltitel »Hotel Florida«. Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Erschienen im Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2015. No pasarán. Lass es laufen den Berg hinunter, lass es laufen durchs Tal. Gott hat dem Fluss diesen Weg gegeben, sicher tut es nicht nochmal. Bitte lass ihn ungestört, das Wasser weiß selbst, wo es hingehört. Bitte lass ihn ungestört, das Wasser weiß selbst, wo es hingehört. Hatte sich tätowieren lassen, irgendwann Mitte Mai. Blau auf blassen Schultern. Warum? Es bleibt für dich ungeklärt, doch Billy weiß genau, wo er hingehört. Es bleibt für dich ungeklärt, doch Billy weiß genau, wo er hingehört. Tante Paula nächsten Sommer, wenn sie kommt. Das hatten wir so ausgemacht. Sie ist nicht zurückgekehrt. Ich schätze, dass sie nicht zu mir gehört. Sie ist nicht zurückgekehrt. Ich schätze, dass sie nicht zu mir gehört. Lass es laufen den Berg hinunter, lass es laufen durchs Tal. Gott hat dem Fluss diesen Weg gegeben, sicher tut er es nicht nochmal. Bitte lass ihn ungestört, das Wasser weiß selbst, wo es hingehört. Bitte lass ihn ungestört, das Wasser weiß selbst, wo es hingehört. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank für eure Show. Vor mir auf dem Niemandsland-Redaktionstisch liegt die Zeitschrift Damals, das Magazin für Geschichte, die Ausgabe 7, 2019, die Juli-Ausgabe. Wer Niemandsland hört, weiß ja, dass Geschichte ein großes Thema und einen großen Raum einnimmt in unserem Radioprogramm. Soeben gehört, es lebe der Tod, ein weiteres Kapitel über das Drama des Spanischen Bürgerkrieges, die Tragödie. Es gibt für den Monat Juli schon ein paar Rückschaudaten. Das macht diese Zeitschrift nämlich immer. Sie beginnt am Anfang mit einem Reigen von historischen Daten, die alle einen bestimmten Monat betreffen. In diesem Heft nun eben den Monat Juli. Da haben wir im Jahr 69 die Information, dass Vespasian Kaiser wird. Und zwar am 1. Juli. Am 23. Juli 1164 kamen die drei Königsreliquien nach Köln. Interessiert vielleicht keinen und niemanden, aber für Geschichtsfans ein interessantes Datum. 1254, an einem 13. Juli, wurde der Rheinbund gegründet und an einem 2. Juli 1769 gab es die erste gusseiserne Bogenbrücke, The Iron Bridge, in Coalbrookdale, in Shropshire, in England. An einem 22. Juli 1954 ging Otto John in die DDR. Interessante Spionagegeschichte. Otto John war ja der Verfassungsschützer. Der ist kurz mal in die DDR abgehauen und später wieder in Westdeutschland aufgetaucht. Interessantes Thema. Aber das Thema, auf das ich heute zu sprechen kommen möchte, ist der 20. Juli 1944. Da scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler. Am 20. Juli 1944 um 12 Uhr 42 explodierte eine Bombe in Adolf Hitlers Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen. Mit der scheinbaren Gewissheit, dass der Führer tot war, kehrte Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, der Verantwortliche für die Sprengung, nach Berlin zurück. Im Verlauf des Tages wurde ein ausgeklügelter Umsturzplan in Gang gesetzt, mit dem Deutschland und die Welt von der Nazi-Herrschaft befreit werden sollten. Stauffenberg zählt zu den Führungspersönlichkeiten einer Widerstandsgruppe, die aus höheren Militärs und Personen aus dem Zivilleben bestand. Viele von ihnen hatten anfangs die Machtübernahme der Nazis begrüßt. Doch der Kriegsverlauf und auch der Massenmord an Juden und Jüdinnen ließ die Gruppe den Umsturz wagen. Die Widerständler verfolgten ihr Ziel weiter, trotz der Nachricht, Hitler habe die Detonation nur leicht verletzt überlebt. Operation Walküre war angelaufen. Meine Herren, Hitler ist tot. Wieso gibt es darüber Zweifel? Sind Sie da sicher? Generaloberst Höppner, glauben Sie, ich lüge? Stauffenberg, das sagt doch keiner. Andererseits... Die Lagebaracke ist explodiert, als hätte eine 15-Zentimeter-Granate eingeschlagen. Ein riesiger Rauchpilz, überall schreiende Leute. Wir haben beide gesehen, wie man Hitler von der Bahre rausgetragen hat. Die Bombe ist keine 2 Meter neben ihm explodiert. Der Mann kann nicht mehr leben. Also das überzeugt mich. Warum wurde Walküre jetzt erst ausgelöst? Ist doch viel zu spät. Wir wussten doch nichts Genaues, außer diesem seltsamen Anruf. Kommen Sie. Gehen wir zu Fromm. Ich warte hier auf Sie. Vorsichtshalber. Ich gehöre ja nicht mehr zu dem Verein. Herr General? Was ist da los? Das war wohl nichts. Adolf Hitler ist tot, Herr Generaloberst. Keitel hat mir gerade das Gegenteil versichert. Keitel? Der Feldmarschall in eigener Person. Keitel lügt. Wie immer. Ich habe gesehen, wie man Hitler tot aus der Baracke getragen hat. Es ist aus mit ihm. Von wegen. Generaloberst Fromm. Ich selbst habe die Bombe gezündet. Sie? Deshalb haben wir Walküre ausgelöst. Wer hat Walküre ausgelöst? Oberst Marz von Quirnheim und ich. Das ist ja ungeheuerlich. Was unterstehen Sie sich? Sie begehen hier vor meinen Augen einfach Hochverrat. Bartram, bringen Sie Oberst Merz hier, auf der Stelle. Wohl. Herr Generaloberst, das Attentat ist ausgeführt und ist gelungen. Jetzt geht es darum, möglichst schnell... Reden Sie doch keinen Unsinn! Ihr Attentat ist missglückt. Haben Sie eine Pistole? Wozu denn? Sie müssen sich erschießen, Stauffenberg. Eine andere Lösung gibt es jetzt nicht mehr. Ich werde mich nicht erschießen. Fromm, ich bitte Sie, wir müssen handeln. Wenn wir jetzt nicht losschlagen, dann geht unser Vaterland zugrunde. Sind Sie etwa auch an diesem Staatsstreich beteiligt? Aber das wussten Sie doch. Ich habe... Gar nichts wusste ich. Überhaupt nichts. Solche Unterstellungen verbitte ich mir. Merz, haben Sie Walküre ausgegeben? Das habe ich, jawohl, in Ihrem Auftrag. Dann sind Sie hiermit alle drei verhaftet. Bartram, diese Männer werden abgeführt und in Gewahrsam genommen. Generaloberst Fromm, Sie haben hier nichts mehr zu befehlen. Jetzt befehlen wir. Ich hatte gehofft, wir würden Sie noch auf unsere Seite holen. Aber anscheinend fehlt Ihnen der Mut dazu. Mann, ich werde mit Ihnen kurzen Prozess machen. Geben Sie die Pistole! Bartram, stecken lassen! Sie werden gar nichts tun, Herr Generaloberst. Oder Sie sind ein toter Mann. Ich hatte Sie für klüger gehalten, Stauffenberg. Das werden Sie noch bereuen. Es gibt viel zu bereuen in diesem Land. Das gewiss nicht. Ab ins Nebenzimmer. Und bewachen lassen. Auch Bartram. Entwaffnen und das Telefon durchtrennen. Kameraden! Soldaten! Ich bin zutiefst erschüttert. Soeben erfahre ich, dass unser geliebter Führer, Adolf Hitler, nicht mehr am Leben ist. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Und will er probieren, dein Herz zu verführen, weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Schließlich möchte jede Frau, dass einer käme, der sie ohne Zögern in die Arme nehme. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, weiß er, was er tut. Weiß er, was er tut. Manche Menschen gehen an ihrem Glück vorbei. Gerade dann finden sie nicht das rechte Wort. Schleichen wie die Katze um den heißen Brei, bis zum Schluss einer kommt und nimmt's ihnen fort. Will man das Glück erlangen, darf man nicht schüchtern sein. Und hast du's endlich gefangen, sperrst du's am sichersten ein. Jede Frau, dass einer käme, der sie ohne Zögern in die Arme nehme. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, muss er wissen, was er tut, muss er wissen, was er tut. Muss er wirklich wissen, was er tut, sonst kann man ihm nicht helfen. Kameraden, Soldaten, ich bin zutiefst erschüttert. Soeben erfahre ich, dass unser geliebter Führer, Adolf Hitler, nicht mehr am Leben ist. In dieser Stunde wurde der Notplan Walküre ausgerufen. Da heißt es, zusammenzustehen. Wir haben den Befehl, das Regierungsgelände abzuriegeln und bei eventuellen Unruhen für Ordnung zu sorgen. Ich verlange von jedem Mann absoluten Gehorsam. Nicht anders wie an der Front. Seit wann ist der erste Satz durchgestrichen? Herr Oberst, die Befehle sind geheim. Ich weiß nicht, ob Sie das... Adolf Hitler ist tot. Wer hat das durchgestrichen? Irgendjemand muss den Befehl doch gegeben haben. Keine Ahnung. Im Rundfunk haben Sie gerade ein Kommuniqué angekündigt für später. Was? Der Rundfunk sollte doch längst besetzt sein. Offenbar nicht. Ja, die Pläne laufen nicht so leicht, wie die Verschwörer vom 20. Juli sich das gedacht haben. Hitler hatte leider überlebt und jetzt verkompliziert sich die ganze Sache. Wie gesagt, Ziel war es, trotz der Nachricht, dass Hitler noch am Leben war, mit dem Plan Walküre unbeirrt weiterzumachen. Die Nachwelt sollte wissen, dass nicht alle Deutschen die Verbrechen der Nazis unwidersprochen mittrugen. Es gab kein Zurück mehr. Das Blutvergießen auf den Schlachtfeldern aber setzte sich fort. In den knapp 10 Monaten bis zum Kriegsende starben mehr Menschen als in allen vorherigen Kriegsjahren zusammen. Und auch die Rache des Regimes war blutig. Hunderte von Männern und Frauen des Widerstands und ihres Umfeldes wurden von Nazi-Häschern verhaftet, gefoltert und ermordet. Und nach Kriegsende wurden die Überlebenden des Widerstands noch lange nicht als Opfer des Unrechtsstaates anerkannt. Endlich dafür. Wir schicken die Fernschreiben genauso ab, wie sie von oben kommen. Das wird sofort rückgängig gemacht. Sie erhalten neue Befehle von uns. Adolf Hitler ist tot. Beck will es aus Ihrem eigenen Munde hören. Der Diktator ist tot, Herr Generaloberst. Ich selbst bin Augenzeuge. Eine solche Bombe überlebt man nicht. Keitel offensichtlich schon. Ja, das ist mir völlig rätselhaft. Solche Rätsel stiften leicht Verwirrung. Was sagen wir den Leuten, wenn Himmler oder Goebbels Hitler nicht für tot erklären? Also gut. Was immer jetzt verbreitet wird, für mich ist Hitler tot. Und danach handeln wir. Werden Sie den Nachfolger von Fromm? Aber ehrlich gesagt, so ganz wohl fühle ich mich nicht in deiner Haut. Wo finde ich hier Ober Schaumberg? Zweiter Stock links, Oberführer. Ja, alle Gruppenleiter, ja. Das Büro Fromm, möglichst rasch. Alter, ich suche Oberst Stauffenberg. Das bin ich. SS-Oberführer Pifrader. Ich komme im Auftrag des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes. Ach, die Herren sind von der Gestapo. Es gibt ein paar offene Fragen zu Ihrem Abflug. Können wir das unter vier Augen besprechen? Das wird schwierig. Ich habe nur noch eins. Es handelt sich um eine ernste Angelegenheit, Oberst. Ja, das sehe ich auch so. Deshalb darf ich Sie bitten, Ihre Waffe abzugeben. Auch Ihr Adjutant. Was wollen Sie von mir? Sie einfach da behalten. Den Ausgang sperren. Schnell! Halt! Haltet Sie fest! Los, halt mein Bein, schnell! Vorsicht, die Waffe! Ich hab ihn! Alles in Ordnung! Die Herren sind außer Gefecht! Hier Stauffenberg. Einfahrt abriegeln und Wachen verstärken. Sechs Mann mit mir! SS-Fahrer festsetzen! Zweites MG vor die Einfahrt! Ruhe! Ich bitte um Ruhe, meine Herren! Das Wort hat unser neues Staatsoberhaupt, Generaloberst Beck. Meine Herren, wir stehen vor einem historischen Augenblick. Die militärische Lage, das wissen Sie alle, ist so gut wie hoffnungslos. An allen Fronten. Jeder Tag bringt neue Verluste, neue Niederlagen. Was wir wollen, ist endlich Frieden. Wir halten es für unsere Pflicht. Dafür unsere ganze Kraft, auch unser Leben einzusetzen. Ich bitte Sie darum, uns dabei zu helfen und zu unterstützen. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glase Wein. Na, schließlich wird der andere auch ganz reizend sein. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich los. Na, endlich bin ich wieder ein Verhältnis los. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich los. Na, endlich bin ich wieder ein Verhältnis. Allerdings, aber nicht mit mir. Wir müssen uns bewaffnen und hier im Haus eine Gegenoffensive starten. Man fragt sich nur, wie. Waffen zu besorgen ist für mich kein Problem. Ich habe schon eine Idee. Zu melden. Irgendetwas stimmt nicht, Herr Major. Wieso nicht? Läuft doch alles befehlsgemäß. Aber vielleicht nicht im Sinne des Führers. Was soll das heißen? Ich komme gerade von Dr. Goebbels. Er bittet Sie, in sein Palais zu kommen. Dr. Goebbels bittet? Eigentlich ist es ein Befehl. Ich kann doch von einem Minister keine Befehle entgegennehmen. Auch wenn er Goebbels heißt. Also gut, ich fahre hin. Insbesondere sind zu sichern. Und durch Offiziere des Heeres versetzt. Verstärker enter. Verbände der Waffen-SS, Durchgangsvermittlung des Heeres unter uns Netzes. Zweifelhaft ist. Sowie Großfunkstellen und Klammern Rundfunksender. Dabei energisch zugreifen mit überlegenen Kräften. Oberst Merz? Nein, ist leider nicht zu sprechen. Damit ein weiteres Blutvergießen. Ja, sind umgehend zu befördern. Dein Atem kalt. definitiv falsch, mehr wissen wir auch nicht. Bei der Ausübung der vollziehenden Gewalt dürfen keine Willkür- und Racheakte geduldet werden. Punkt. Haben Sie? Jawohl. Die Bevölkerung muss sich des Abstandes zu den willkürlichen Methoden der bisherigen Machthaber bewusst werden. Achtung! Im Rundfunk wird das Kommuniqué verlesen. Wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Aus seiner Umgebung wurden hierbei schwer verletzt. Generalleutnant Schmund, Oberst Brandt, Mitarbeiter Berger. Leichtere Verletzungen trugen davon Generaloberst Jodl, die Generale Korten, Buhle, Bodenschatz, Heusinger, Scherz, die Admirale Voss und von Puttkammer, Kapitän zur See Assmann und Oberstleutnant Dorfmann. Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen und Brennungen keine Verletzungen erlitten. Also hat Keitel doch recht. Er hat unverzüglich darauf seine Arbeit wieder aufgenommen und wie vorgesehen den Duce zu einer längeren Aussprache empfangen. Kurze Zeit nach dem Anschlag traf der Reichsmarschall seinen Führer ein. Sie lügen! Sie lügen ganz einfach! Keiner kommt hier raus und keiner rein! Ohne meinen ausdrücklichen Befehl! Sollte ich in einer Viertelstunde nicht zurück sein, wird das Haus gestürmt. Ist das klar? Jawohl, Herr Major. Das Objekt wird gesichert. Zweimal nach rechts, zweimal nach links. Oberst Klaus von Stauffenberg. Achtung! Legt an! Es lebe unser heiliges Deutschland! Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Es ist Montag, der 24. Juni 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Berlin. Da gibt es eine Warnung vor Leitkulturparagraphen. Ein Bündnis aus Wissenschaftlern, Wohlfahrtsverbänden und Migrationsorganisationen warnt in einem Aufruf vor der geplanten Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts. Die Reform soll sich dem Vernehmen nach gegen Mehrehen, Terrorkämpfer und Identitätstäuscher richten. Die Kritiker fürchten jedoch, dass auf Betreiben von CDU, CSU und SPD eine Formulierung Eingang findet, die die Einbürgerung von der Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse abhängig macht. Diese Passage sei viel zu schwammig, bemängeln die Unterzeichner. Durch diesen willkürlichen Leitkulturparagraphen wird den Behörden ein Spielraum bei der Einbürgerung eingeräumt, der das Staatsangehörigkeitsrecht in die 80er Jahre zurückkatapultiert, heißt es in dem Aufruf. Die geplanten Änderungen sollen am kommenden Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden, also am Donnerstag dieser Woche. Eine Nachricht aus Istanbul, Athen und Brüssel. Die Türkei hat für die Suche nach Erdgas ein weiteres Schiff ins östliche Mittelmeer entsandt und dürfte damit einen Konflikt mit Zypern und Griechenland weiter anheizen. Die Yavuz, die am Donnerstag ausgelaufen ist, soll ab Anfang Juli für 3 Monate in 3300 Metern Tiefe bohren. Das sagte Energieminister Fatih Dönmez am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Gebohrt wird vor der Mittelmeerküste, vor der Mittelmeerinsel Zypern. Dort arbeiten schon 2 weitere türkische Schiffe innerhalb der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone AWZ von Zypern. In dieser hat Zypern das alleinige Recht zur wirtschaftlichen Ausbeutung von Ressourcen. Eines der türkischen Schiffe hat bereits Probebohrungen nach Erdgas vorgenommen. Der Präsident Nikolas Anastasiades Zyperns forderte beim EU-Gipfel am Donnerstag neben einer klaren Verurteilung der türkischen Aktivitäten auch Sanktionen, zum Beispiel das Einfrieren aller Gespräche zur Erweiterung der Zollunion. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras schloss sich dem an. Im jüngsten Entwurf der Gipfelschlussfolgerungen hieß es, die EU sei bereit, angemessen auf die illegalen Aktivitäten der Türkei zu reagieren. Venezuela. Es gibt ein Dokument, das ist die Antwort an die EU. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat in einer am Dienstag verbreiteten Stellungnahme die sich verschlechternde politische und humanitäre Lage in Venezuela beklagt und sofortige Aktionen gegen Mitglieder der Nationalversammlung kritisiert. Darauf antwortete Venezuelas Regierung mit einem offiziellen Statement. Ich verlese einmal aus dieser Verlautbarung. Die Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela weist die Erklärungen der Hohen Vertreterin der Europäischen Union, Federica Mogherini, zurück, die sich einmal mehr in Angelegenheiten eingemischt hat, die alleinige Angelegenheiten Venezuelas und seiner rechtmäßig gebildeten Institutionen sind. Diese Art einmischender Erklärungen, die sich die Europäische Union immer dann angewöhnt hat, wenn Kanäle für den politischen Dialog in Venezuela eingerichtet werden, torpediert die Anstrengungen der Venezolaner, souveräne Abkommen zu erreichen, anstatt diese zu unterstützen. Die Europäische Union, die sich selbst für ein Schaufenster moderner Demokratie im Westen hält, verliert diese Eigenschaft vor der internationalen Gemeinschaft sofort, wenn sie versucht, die schwerwiegenden Fälle politischer Gewalt zu verschleiern, die in den vergangenen Monaten gegen die venezolanische Demokratie verübt wurden und zu denen Putschversuche wie am 30. April gehören. Es ist zu einer Konstante der Europäischen Union geworden, Putschisten, verantwortliche politischer Verbrechen und solche Personen zu verteidigen, die zu einer ausländischen Militärintervention in Venezuela aufrufen. Ein weiterer Beweis für die Beteiligung der Europäischen Union an der Kriegsstrategie Washingtons, den Zusammenbruch der venezolanischen Wirtschaft herbeizuführen, ist die Tatsache, dass die große Mehrheit der infolge der verbrecherischen Finanz- und Handelsblockade der US-Regierung rechtswidrig eingefrorenen Fonds des venezolanischen Volkes gerade in Banken liegt, die sich auf dem Gebiet von Mitgliedstaaten der Europäischen Union befinden. Ihre Mitglieder und Institutionen haben nichts unternommen, damit diese illegal zurückgehaltenen Mittel genutzt werden können, um die dringendsten sozialen Bedürfnisse des Volkes von Venezuela zu befriedigen. Ich verlasse einen Auszug aus dem Text Dokument Antwort an die EU, abgedruckt in der Ausgabe vom 21.06.2019 in der Jungen Welt. Für die Übersetzung war Herr André Scheer zuständig. Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. SPD zu künftigem Vorsitz. Die Parteispitze berät, wie die Mitglieder an der Bildung einer neuen Führung beteiligt werden und ob es eine Doppelspitze geben soll. Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles wird die SPD-Kommissarisch von einem Trio geleitet. Die Waffe in die Hand genommen hat. CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer schließt Zusammenarbeit mit AfD aus. In der ARD-Sendung Anne Will begründete sie das mit dem rechtspopulistischen Kurs der Partei. Zudem solle jedes Mittel geprüft werden, um eine Kooperation oder eine Annäherung zu verhindern. Einige CDU-Politiker hatten zuvor eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Gay Pride-Parade in Sao Paulo. Hunderttausende Brasilianer haben auf dem Umzug gegen den rechtspopulistischen Präsidenten Bolsonaro protestiert. Der hatte sich in der Vergangenheit wiederholt abfällig über Schwule und Lesben geäußert und sich selbst als wörtlich stolzen Homophoben bezeichnet. Internationales Olympisches Komitee entscheidet über Austragungsort der Winterspiele 2026. Zur Wahl stehen Stockholm und Mailand. 5 andere Städte hatten ihre Kandidatur bereits im Vorfeld zurückgezogen, wegen zu hoher Kosten oder Widerstand in der Bevölkerung. Schwere Überschwemmungen in China. Starkregen hat am Wochenende im Südwesten des Landes viele Landstriche unter Wasser gesetzt. Mehrere hundert Menschen mussten vor den Wassermassen gerettet werden. Berichte über Verletzte oder Vermisste gibt es nicht. Das Wetter heute viel Sonnenschein, vor allem im Norden und Westen mitunter ein paar Wolken. Höchstwerte von 23 bis 34 Grad. Während der Hambacher Forst abgeholzt werden soll, um das Braunkohlevorkommen auszubeuten und damit Deutschland um eine unglaubliche jahrtausendealte Naturreserve beraubt wird, droht die nächste Hitzewelle. Ich habe hier die Meldung, dass es bis zu 40 Grad in dieser Woche geben soll in Deutschland. Hören wir da mal rein. Da hilft nur noch Eis. Temperaturen bis fast 40 Grad im Schatten, unstrahlender Sonnenschein. Deutschland steht eine außergewöhnlich heiße Woche bevor. Außer an den Küsten wird es überall sehr heiß. Das weckt Erinnerungen an den vergangenen Rekordsommer und wirft die Frage auf, wird dieser Sommer womöglich noch heißer als alle anderen zuvor? Heute Morgen sieht es hier in Wiesbaden noch nach einem angenehmen Sommertag aus. Erst am Nachmittag werden die Temperaturen auf über 30 Grad steigen. Zur Wochenmitte können es noch einmal knapp 10 Grad mehr werden. Wir erwarten dann Höchstwerte bis zum Mittwoch nahe an 40 Grad im Südwesten Deutschlands. Und das ist für Ende Juni Rekord. Wer jetzt noch ein Klimagerät oder einen Ventilator kaufen will, muss sich sputen. In diesem Baumarkt sind mobile Klimaanlagen schon seit dem Wochenende ausverkauft. Wir hatten 12 Geräte da, die waren innerhalb von 2-3 Tagen komplett vergriffen. Wir haben jetzt noch mal neu bestellt. Ob wir sie wieder bekommen, wissen wir noch nicht. Bis zum Wochenende soll die Hitzewelle mindestens anhalten. Dann soll es erst mal etwas kühler werden. Gut möglich aber, dass es nach 2018 einen weiteren zu heißen und trockenen Sommer gibt. 2015 hatten wir extreme Hitzewellen, so wie jetzt aktuell. Ob es in 2019 jetzt auch so weitergeht mit vielen Hitzewellen oder ob es eine Dürrephase gibt, müssen wir abwarten. Ende Juni, Anfang Juli ist zwar die Zeit, wo die Weichen gestellt werden für die Großwetterlage über den Sommer, aber letztendliche Gewissheit besteht jetzt noch nicht. Um die kommenden Tage gut zu überstehen, gilt Sport und körperliche Anstrengung vermeiden. Wer sich im Freien aufhält, sollte sich gut eincremen und wenn möglich einen Platz im Schatten aufsuchen. Thema Klima, Erderwärmung, Deutschland, Demonstrationen, Blockaden und Polizeischikanen. Tausende Klimaaktivisten im rheinischen Braunkohlerevier. Das war das Protestwochenende. Dieses Wochenende wird vielen in lebhafter Erinnerung bleiben. 40.000 Menschen am Freitag auf dem internationalen Schulstreik von Fridays for Future in Aachen. Zeitgleich mit Aktionen in fast 800 Städten rund um den Globus. Dann 6.000 Aktivisten, die mit Ende Gelände Kohlebahnen und Bagger im benachbarten rheinischen Braunkohlerevier blockierten. Und weitere 8.000 auf der Demonstration, dem Fahrradkorso und der Sitzblockade an der Tagebaukante am Sonnabend in Kaienberg. Und überall dabei war der Geist der Solidarität, der Wunsch, sich nicht durch Kriminalisierungstaktik und Aggressivität der Polizei einschüchtern, in gute und böse Kohlegegner auseinanderdividieren zu lassen. Der Zug von Aachen nach Erkelenz ist am Samstagmorgen brechend voll und es ist laut. Die jungen Leute, Schüler aus Dresden, Oranienburg, Salzburg, Warschau, aus Aachen und vielen anderen Städten, sind in ausgelassener Stimmung. Sprechchöre hallen durch den Wagen. Evergreens des Protests erklingen mit neuem Text, besingen den Widerstand gegen die Braunkohle, verleihen der Sorge um die Zukunft der Menschen in einer sich erhitzenden Welt Ausdruck. Viele Schilder und Wimpel werden mitgeführt. Hier und da wird auf ihnen Solidarität mit den Aktionen von Ende Gelände bekundet oder an den Widerstand gegen die Räumung des Hambacher Forstes erinnert. Dieser liegt einige Dutzend Kilometer weiter südlich zwischen Köln und Aachen. Heute geht es zum Tagebau Garzweiler 2, der an den Stadtgrenzen von Erkelenz nagt. Einige der Dörfer am östlichen Stadtrand sollen der Braunkohleförderung geopfert werden. Mehr als 2000 Erkelenzer Bürger wurden schon zwangsweise umgesiedelt. Einigen hundert droht das gleiche Schicksal. Die Menschen, erzählt eine freundliche Taxifahrerin, hätten aufgegeben. In einem Dorf würden als letzte Einwohner noch ein 80-jähriger Bauer und dessen Sohn ausharren. RWE, der Betreiber der Tagebaue und Braunkohlekraftwerke in der Region, habe ihnen einen neuen Hof angeboten, aber kein Ackerland. Seit dem 19. Jahrhundert wird in der Region Braunkohle abgebaut. Passagiere, die auf dem nahegelegenen Flughafen Köln-Bonn starten oder landen, können von oben die pockennarbige Landschaft sehen. Aus der Vogelperspektive prägen alte Tagebauseen und aktive Gruben das Bild. Die vielen Seen lassen es mitunter sogar idyllisch erscheinen. Doch der Preis für die Anwohner sind nicht nur Staub und Lärm von den Riesenbaggern, sondern um viele Dutzend Meter abgesenktes Grundwasser. Später, an der Tagebaukante in Kaienberg, können die Kohlegegner und klimaschützenden Schüler aus nächster Nähe sehen, wie Dutzende Pumpen das Wasser aus dem Boden holen und in die Bäche laufen lassen. Diese sind von einem rötlichen Schaum bedeckt. Das aus tieferen Schichten stammende Wasser ist offensichtlich verockert. Ein Problem, mit dem auch die aus dem Lausitzer Braunkohlerevier abfließende Spree zu kämpfen hat. Durch den Kontakt mit dem Luftsauerstoff fällt das im Wasser gelöste Eisen aus und kann in Filtern, Pumpen und Rohren dicht wuchern. Außerdem tötet es Kleinstlebewesen in den Gewässern ab, sodass auch Fischen und Vögeln die Nahrungsgrundlage genommen wird. Dennoch führt RWE das abgepumpte Grundwasser in den Rhein ab. Garzweiler II war lange umkämpft. Im März 1995 hatte die von Johannes Rau angeführte SPD-Landesregierung kurz vor der Landtagswahl die Ausweitung des benachbarten Tagebaus Garzweiler I beschlossen, gegen den Widerstand der Umweltverbände, trotz des Unmuts vieler Anwohner und unter Protest der Grünen, die im bereits laufenden Wahlkampf heftig gegen das Projekt wetterten. Das hielt sie allerdings nicht davon ab, anschließend mit der SPD eine Koalition einzugehen. Die endgültige Entscheidung wurde von den beiden Koalitionspartnern aufgeschoben. Erst 11 Jahre später in Düsseldorf regierte inzwischen eine schwarz-gelbe Koalition unter Jürgen Rüttgers von der CDU, wurden die Bagger in Bewegung gesetzt. Weitere 10 Jahre später im Landtag hatten wieder SPD und Grüne die Mehrheit, beschloss eine neue Koalition, das genehmigte Abbaugebiet zu verkleinern. Zuvor hat der RWE allerdings schon laut darüber nachgedacht, den Tagebau ganz einzustellen. Davon ist heute keine Rede mehr. Rund 1500 Beschäftigte fördern nach RWE-Angaben in Garzweiler 2 insgesamt 35 bis 40 Millionen Tonnen Kohle jährlich. Die Schüler sind auf dem Weg zur Tagebaukante. Dort ist eigentlich eine Schulstunde geplant. Ein Wissenschaftler soll vom Stand der Klimaforschung berichten. Doch die Polizei ist anderer Meinung. Schließlich ziehen die Schüler und viele Unterstützer älteren Semesters weiter, denn die Zeit drängt. Sie werden in Kaienberg zur Aktion der Anwohner erwartet. Überhaupt nehmen es die Beamten mit dem Versammlungsrecht in dieser Woche nicht so genau. Immer wieder werden angemeldete und von der Behörde genehmigte Kundgebungen verhindert, wird den Menschen der Weg dorthin versperrt, berichten vor allem die Aktivisten von Ende Gelände. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Viersen seien Teilnehmer der Proteste 13 Stunden in der prallen Sonne festgehalten worden, nachdem die Polizei dort den Bahnverkehr eingestellt hatte. Über Stunden hätten die Beamten die Versorgung der eingeschlossenen Menschen mit Wasser und Essen verhindert, heißt es in einer Pressemitteilung der Kampagne. Doch einschüchtern lässt sich davon keiner. Rund 6.000 Menschen nehmen am Samstagnachmittag an einer symbolischen Sitzblockade zwischen dem Tagebau und dem bedrohten Dorf Kainberg teil. Dabei sei in den Tagebauen der Region noch genug Braunkohle, um die Kraftwerke in den nächsten Jahren auslaufen zu lassen, berichtet Barbara Ziemann-Oberherr. Sie ist Kainbergerin und berichtet in bewegten Worten von dem Dorf, in dem ihre Familie seit dem 17. Jahrhundert ansässig ist. Weder die Dörfer noch der Hambacher Wald müssten zerstört werden. Einige hundert Meter hinter der Sitzblockade geht es in den Abgrund der bis zu 250 Meter tiefen Grube hinab. Dort hat inzwischen ein Finger von Ende Gelände den Boden erreicht und wird für viele Stunden den Betrieb lahmlegen. In Kainberg kommt Jubel auf, als die Nachricht bekannt wird. Die Kohlegegner halten zusammen und aufgeben werden sie nicht. BUND-Vorsitzender Hubert Weiger fordert die Kundgebungsteilnehmer in Kainberg auf, sich am 20. September am Internationalen Aktionstag der Schüler zu beteiligen. Dann sollen nicht nur die Schulen, sondern auch Büros und Betriebe bestreikt werden. Der Protest hat erst begonnen. Finger, was ich gerade gesagt habe, heißt, die Demonstrationszüge teilen sich auf in verschiedene, sagen wir mal, Bereiche, in verschiedene kleinere Demonstrationszüge und versuchen, ein Ziel zu erreichen mit der Idee, dass von 5 Fingern einer durchkommt. Weitere Meldungen im Niemandsland. Meine Damen und Herren, Sie hören den Katastrophenblock von heute, vom heutigen 24. Juni, dem San Juan-Tag. Heute ist hier ein Feiertag in Katalonien und in den meisten Regionen von Spanien. Eine Meldung aus Berlin. Der Einsatz von Antibiotika in Tierställen ist nach amtlichen Daten gesunken, wie das Bundesagrarministerium am Mittwoch mitteilte. Bei der Mast von Ferkeln und Schweinen ging die Menge um mehr als 40% zurück. Bei Rindern um 76%. Bei Mastputen waren es dagegen nur 4 und bei Masthühnern 1%. Bei Geflügel machen Reserveantibiotika rund 40% der Gesamtmenge aus. Bei Schweinen und Rindern weniger als 10%. Also vergessen Sie nicht, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, wenn Sie Fleisch essen, da sind immer ordentlich Antibiotika mit drin. Die werden mitgeliefert. Eine Nachricht zum Thema Wohnhölle in Deutschland. Berlin, wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch mitteilte, ist die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland um fast 50.000 gesunken. Ende 2017 gab es rund 1,22 Millionen Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,27 Millionen. Somit sind mehr alte Sozialwohnungen aus der Mietbindung gefallen, als neue gebaut wurden. Den stärksten Rückgang verzeichnete Berlin. Dort verringerte sich die Zahl der Sozialwohnungen von 137.000 auf 116.000. Einer Studie der Universität Bonn zufolge sind die Hauspreise in den vergangenen 10 Jahren in den größten Städten Berlin, Hamburg und München um 90% gestiegen. Weil die ärmere Hälfte der Bevölkerung nur 3% der Häuser besitze, profitierten vom Boom vor allem die reichsten 10%, zitierte die Süddeutsche Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe aus der Studie. Die Hälfte der Vermögensgewinne sei auf Baden-Württemberg und Bayern entfallen. Eine Nachricht zum Thema Industrietod. München, Siemens streicht in der Energiesparte weitere 2700 Arbeitsplätze. Davon entfielen 1400 auf Deutschland, teilte der Münchner Industriekonzern am Dienstagabend mit. Betroffen ist diesmal nicht das Kraftwerksgeschäft, in dem Siemens bereits rund 6000 Stellen abgebaut hat. Vielmehr geht es um das Projektgeschäft und die Energieübertragungssparte, in der Hochspannungsnetze und Transformatoren hergestellt werden. Siemens will damit angesichts einer schwindenden Zahl von Großprojekten und sinkenden Margen 500 Millionen Euro einsparen. Eine Meldung aus Ägypten. Ägyptens Regierung hat dem Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen vorgeworfen, den Tod des früheren Präsidenten Mohamed Morsi für politische Zwecke zu nutzen. Die Forderung aus Genf nach einer unabhängigen Untersuchung der Todesumstände sei ein Versuch, eine natürliche Todesursache absichtlich zu politisieren. Das sagte der ägyptische Außenamtssprecher Ahmed Hafez am Mittwoch. Ägypten ist ja eine Musterdemokratie, wie man weiß. Eine Mustermilitärdiktatur. Das ist also alles sehr demokratisch, was da abgeht. Aha, das UN-Büro ziehe dabei voreilige Schlüsse, heißt es. Morsi war am Montag mit 67 Jahren während einer Gerichtsverhandlung gegen ihn ohnmächtig geworden und kurz darauf gestorben. Naja, das schreit ja sozusagen nach Gift. Thema Caracas und Menschenrechte in Venezuela. Die werden jetzt mit der Lupe angeschaut, während die Menschenrechte in Honduras, in El Salvador, in Guatemala, in Mexiko, die werden großzügig übersehen. UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet wurde am Mittwoch ortszeit in Venezuela erwartet. Zu dem Besuch hatte sie der Präsident des Landes, Nicolas Maduro, eingeladen. Sie sollte sich selbst ein Bild von den weitreichenden und historischen Anstrengungen zur Förderung und Garantie der Menschenrechte machen, erklärte ein Schreiben der venezolanischen Regierung. Zudem gehe es bei dem Besuch darum, dass Bachelet die negativen Auswirkungen der unilateralen Zwangsmaßnahmen kennenlerne, die klar gegen internationales Recht und die Menschenrechte verstießen. És un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen 24. Juni 2019. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die erste Meldung betrifft Polonia Krakatonia. Quim Torra, Präsident von der autonomen Region Katalonien, hielt am Mittwoch vergangener Woche eine Rede vor frisch vereidigten Mossos d'Esquadra Polizisten, davon 454 Mossos und 350 lokale Stadtpolizisten und Polizistinnen in der Polizeischule hier in Barcelona. Torra machte in dieser Rede die umstrittenen Äußerungen, dass er den Neupolizisten empfahl, die demokratischen Freiheiten über alles andere zu stellen. Das klingt ja erstmal okay, aber es ist natürlich klar, was Torra hier meint. Eben den Prozess der katalanischen Abspaltung, den definiert er ja per se als demokratische Freiheit, den über alles zu stellen. So sieht die Situation aus. Wieder, so warf ihm die Opposition vor, vermische Torra die Institution mit seiner politischen Ideologie. Sofort denkt man natürlich an die Rolle der Mossos während des von Madrid verbotenen Referendums Und wiederum rät Dora, Freiheit, die er definiert, über die Befolgung von Gesetzen und Verfassung zu stellen. Thema Hassbürger und Gewalt. Nach den Hassausbrüchen am vergangenen Wochenende auf der Plaza San Jaume gegen Bürgermeisterin Ada Colau von Seiten radikaler Separatisten ist nun eine separatistische Lehrerin beschuldigt worden, eine 10-jährige Schülerin gedemütigt, gezüchtigt und aus dem Unterricht geworfen zu haben, weil das Mädchen im Rahmen eines Projekts eine spanische Fahne gemalt und Viva España in ihr Heft geschrieben hatte. Der Vorfall spielte sich im Colegio Font del Alba in Terrassa ab. Thema Polizeigewalt gegen den katalanischen Unabhängigkeitsprozess. Roger Espanyol, der Independentismo-Aktivist, der am 1. Oktober 2017 durch ein Gummigeschoss der Polizei ein Auge verloren hatte, ließ durch seinen Anwalt vor der Presse verkünden, dass er den Schützen identifiziert habe. Der Vorfall hatte sich in der Escuela Ramon Llull in Barcelona während des verbotenen Referendums über die Abspaltung Kataloniens von Spanien ereignet. Ein Foto, in dem Sachverständige des Anwalts von Espanyol den Schützen identifiziert haben wollen, ist dem Untersuchungsrichter des Falles vorgelegt worden. Wir wissen ja, wie lange sich die Geschichte mit dem ausgeschossenen Auge einer anderen, einer Ginza-Emma-Aktivistin, vor vielen Jahren hingezogen hatte. 2011 war das, war eine Frau Esther Quintana. Der wurde von einem Mosso, also von einem katalanischen Polizisten, ein Auge ausgeschossen. Da hatten die katalanischen Behörden Monate, jahrelang geleugnet, dass so etwas überhaupt stattgefunden hatte, bis die Anwälte auch von Esther Quintana die Beweise praktisch so erdrückend zusammen hatten, dass die katalanische Landesregierung einknicken musste. Thema Nachtleben. Der Nachtbus-Service im Stadtbereich von Barcelona soll ausgedehnt werden. Dies erklärten die Verantwortlichen von AMB, Mobilidad del Área Metropolitana de Barcelona. Mehr Haltestellen als bisher soll es geben, dies aufgrund der guten Akzeptanz dieses Services durch die Nutzer. Dieses System erlaubt es Frauen und Minderjährigen, auch an jedem beliebigen Punkt zwischen den offiziellen Haltestellen auszusteigen, wenn sie natürlich näher an ihrem Wohnort sein wollen. Es muss nur dem Fahrer oder der Fahrerin Bescheid gegeben werden. Somit schränkt man das Risiko von Übergriffen bzw. Überfällen ein. Die Nachtbuslinie N1 erlaubt jetzt schon das Aussteigen auf bestimmten Strecken ohne Haltestelle, besonders in die Zona Franca. Dann gab es mal wieder eine Narco-Redada, eine Großrazzia gegen den Drogenhandel hier in der Innenstadt von Barcelona. Circa 1000 Polizeibeamte verschiedener Polizeieinheiten, bestehend aus Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana und Nationalpolizei, haben am Donnerstag vergangener Woche das Stadtviertel Raval systematisch nach Drogen und illegalen Drogentreffpunkten durchsucht. 35 von Drogenhändlern und Konsumenten genutzte Wohnungen, sogenannte Narcopisos, wurden durchsucht. Und zum Teil gestürmt. 50 Drogenhändler wurden verhaftet. Dies ist der zweite Schlag gegen die Pakistani-Mafia im Raval, die nach der Zerschlagung der dominikanischen Rauschgift-Dealer-Bande im Raval den Heroinmarkt übernommen hat und nun kontrolliert. 2 Kilo Heroin, Kokain und tausende Ecstasy-Pillen wurden beschlagnahmt. 50 Personen, wie gesagt, wurden verhaftet. Weiter geht's mit den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Thema gegen Gewalt gegen Frauen. Die PSC, das heißt die sozialistische Stadträtin von Barcelona, Laia Bonet, hat vorgeschlagen, dass die Plakate mit antimachistischen Protestparolen, die von der Fassade des Rathauses in Madrid nun von der neuen Madrider Regierungsklicke entfernt wurden, in Barcelona wieder aufgehängt werden. Eine Parole lautet zum Beispiel: Wir wollen sie lebendig, keine darf fehlen. Las queremos vivas. Das ist zum Beispiel eine der Parolen, die vom neuen PP-Bürgermeister in Madrid entfernt worden ist. Bonet sprach sich gleichzeitig gegen die gelbe Schleife aus, die Bürgermeisterin Ada Colau ohne Rücksprache mit der PSC, also ihrem Koalitionspartner, an die Fassade des Rathauses hat hängen lassen. Bonet hierzu: Diese Aktion schafft keinen mehrheitlichen Konsens und spaltet. Jeder Zermeldung im Katastrophenblock, in den Barcelona-Nachrichten, ist eine Kulturmeldung. Musik am Meer. Das schon traditionelle Strandkonzert des OBC, das ist das Orchester der Stadt Barcelona, erklang am Freitagabend ab 21 Uhr am San Sebastian-Strand hier in der Barceloneta von Barcelona. Bei herrlichen, milden Sommerabendtemperaturen kamen über 15.000 Klassikfans an den Strand, um den Klängen der Stadtmusikanten von OBC zu lauschen. Es gab ein lebhaftes Programm von Komponisten wie Georges Bizet, Alexander Borodin, Antonín Dvořák und Brahms, begleitet von kühlen Meeresbrisen. Einfach zauberhaft war das, was da schon zum sechsten Mal stattfand, nämlich ein Strandkonzert. Klassik verbindet. Zu sehen waren junge, alte Menschen, viele Touristen, viele Kinder, Leute von hier und Leute aus aller Welt. Eine wunderbare, herrliche Stimmung. écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Staat, Mutterstaat, haben euch lieb, machen Menschen wohl für Politik, sind gerecht, sind sozial, Lobbyismus ist Fiktion und Geld hat keine Macht. Ja sicher, ja sicher, ja sicher, so sieht die Sache aus. Ja sicher, ja sicher, und die Welt ist eine Scheibe für den, der daran glaubt. Wir bringen uns ein, für die Gemeinschaft hauen wir jetzt richtig rein. Geben ab, hören zu, unser Ego-Streichel-Level, das liegt irgendwo bei Null. Ja sicher, ja sicher, ja sicher, so sieht die Sache aus. Ja sicher, ja sicher, und die Welt ist eine Scheibe für den, der daran glaubt. Alles klar, Friedemann, Mensch, diese Botschaft, die kam jetzt bei uns an. Jeder hier hat längst begriffen, dass wir etwas ändern müssen. Unsere Selbstgefälligkeit, die ist ab morgen schon Vergangenheit. Ja sicher, ja sicher, ja sicher, so sieht die Sache aus. Ja sicher, ja sicher, und die Welt ist eine Scheibe für den, der daran glaubt. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, wow, wow, wow, wow, wow. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, wow, wow, wow, wow. Ja sicher, ja sicher, ja sicher, so sieht die Sache aus. Ja sicher, ja sicher, und die Welt, die ist rund, wenn man genau hinschaut. Den Film, den ich vorhin beschrieben und teilweise im O-Ton habe im Hintergrund laufen lassen, ist der Film Stauffenberg. Eine österreichisch-deutsche Co-Produktion aus dem Jahr 2004. Der Film ist ein sehr gut gemachter Streifen von Herrn Jo Bayer, der da Regie führt, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Mit Sebastian Koch als Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Ulrich Tukur als Henning von Tresco, Hardy Krüger Junior als Werner von Heften, Christopher Buchholz als Bertolt Schenk, Graf von Stauffenberg und vielen, vielen anderen mehr. Tolle Besetzung übrigens, Nina Kunzendorf. Die spielt da die Nina Schenk, Gräfin von Stauffenberg, Stefania Rocker, Margarete von Oven und so weiter. Der Film zeigt, dass Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, zum Gegner der nationalsozialistischen Politik wird, als Oberst Henning von Tresco ihn über die Kriegsverbrechen der Deutschen hinter der russischen Front informiert. Am 20. Juli 1944 bietet sich nach mehreren vergeblichen Versuchen Stauffenberg die Chance, mit einer Bombe in seiner Aktentasche nahe an den Diktator Hitler heranzukommen und einen Zeitzünder zu aktivieren. Obwohl Hitler das Attentat überlebte, versuchen Stauffenberg und die aufständischen Offiziere in Berlin, den Putsch dennoch durchzuführen. Kurz vor Mitternacht bricht der Aufstand schließlich zusammen. Stauffenberg spricht von seinem Traum eines friedliebenden Deutschlands. Unmittelbar danach wird der Oberst auf Befehl Fromms mit drei Mitverschwörern im Hof des Bendlerblocks in Berlin standrechtlich erschossen. Schlussszene ist der Selbstmord Treskows nahe der russischen Front. Er wollte damit die Mitglieder der Verschwörung und seine Familie schützen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber die Nazis praktizierten so eine Art Sippenhaft. Die ganze Familie wurde bestraft oder ausgerottet. Der Stauffenberg-Biograf Peter Hoffmann distanzierte sich vom Fernsehfilm Jo Bayers. Hoffmann kritisierte, dass der Film Stauffenberg wirke, als habe er den Massenmord an den Juden nie spezifisch und ausdrücklich verurteilt. Dabei sei das Gegenteil belegt. Jo Bayer hatte Hoffmann und andere Historiker kontaktiert, um ihren wissenschaftlichen Segen zu bekommen. Hoffmann sah sein 15-seitiges Gutachten ignoriert und zog seinen Namen zurück. Stauffenbergs Sohn Berthold monierte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die fiktiven Elemente des Fernsehfilms. Er hat ein paar aufgezählt. Er sagte, meine Erfahrung mit Spielfilmen ist, Drama kommt immer vor Fakten. Nehmen Sie den Film von Jo Bayer, das 15-seitige Gutachten, das die Filmleute von dem Stauffenberg-Fachmann Peter Hoffmann angefordert hatten, wurde absolut vollständig ignoriert. Zitat: Ich ärgere mich jetzt noch, dass ich damals zur Premiere nach Berlin gefahren bin. Zum Beispiel ist es nicht so, dass sich meine Eltern im Bayreuther Festspielhaus in Anwesenheit des Führers verlobt hätten. Sie haben sich zum 23. Geburtstag meines Vaters ganz woanders verlobt. Mein Vater war wahrscheinlich sogar niemals in Bayreuth. Stimmt also nicht. Weitere Punkte. Auch die Sache mit dem General Fellgiebel besoffen am Klo. Erfunden. Oder die Begegnung mit einer Ukrainerin. Oder dieser aufgebaute Konflikt mit meiner Mutter oder die Schilderung des letzten Besuchs meines Vaters. Alles erfunden. Nun ja, man kann diesem Mann zugutehalten, dass er das Recht hat, diesen Film zu kritisieren, so lange und so breit und so gut wie er will. Das muss er tun, das ist auch richtig. Nur er sollte nicht vergessen, dass der Film eine Fiktion ist, ein Spielfilm und keine Dokumentation. Das ist vielleicht der gleiche Unterschied wie ein Roman, ein fiktiver Roman mit erfundenen Figuren, zum Teil zumindest, und einer Dokumentation oder einer historischen Abhandlung zu Fakten und Geschehen. Ein paar Kritiken zu diesem Film, den ich trotzdem empfehle, obwohl die Fakten, die der Sohn Berthold da aufzählt, richtig sind. Die muss man kennen und das sollte man schon wissen. Trotzdem ist der Film absolut sehenswert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Herr Frank Schirmacher, sagte damals, dies ist der genaueste Film über das Attentat des Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, der bisher gedreht wurde. Und er ist der unvollständigste. Süddeutsche Zeitung sagt einfach nur exzellente Schauspieler. Kino.de sagt, Jo Bayer liefert mit Stauffenberg einen herausragenden und ansprechend fotografierten und längst fälligen Film über einen der Helden des Widerstands gegen das Naziregime. Sebastian Koch glänzt in der Titelrolle und auch die Nebenrollen sind hervorragend besetzt. Dann gibt es noch einen Film, das ist eine Hollywood-Geschichte, ein Hollywood-Film, der heißt einfach nur Valkyrie, Operation Valkyrie, das Stauffenberg-Attentat. Das ist ein von 2007 bis 2008 gedrehter Kinofilm des Regisseurs Bryan Singer und des Co-Produzenten Christopher McQuarrie. Der Film ist mit Tom Cruise in der Hauptrolle als Oberst Klaus von Stauffenberg, mit Kenneth Branagh als Generalmajor Henning von Treskow, mit Bill Nighy als General der Infanterie Friedrich Olbricht, Tom Wilkinson als Generaloberst Friedrich Fromm, Caris van Houten als Nina von Stauffenberg, Thomas Kretschmann als Major Otto Ernst Rehmer und so weiter und so weiter. Also eigentlich eine Starbesetzung. Die auf historischen Tatsachen basierende Geschichte eines militärischen Widerstands erzählt den gescheiterten Versuch, Adolf Hitler und so weiter, den Führer des nationalsozialistischen Deutschlands, zu töten und aus moralischen und politischen Gründen einen Staatsstreich durchzuführen. Wie gesagt, erzählt wird dieselbe Geschichte, aber eben mit Hollywood, könnte man sagen, Effekten. Die Explosionen sind noch heftiger und die Action-Szenen sind ein bisschen dramatischer dargestellt. Am Ende des Films ist dann zu lesen, das Attentat vom 20. Juli war das letzte von 15 bekannt gewordenen Anschlägen mit dem Ziel, Adolf Hitler zu töten. 9 Monate später, im umkämpften Berlin, beging Hitler Selbstmord. Nina von Stauffenberg und ihre Kinder überlebten den Krieg. Sie starb am 2. April 2006. Danach wird die Inschrift des Ehrenmals an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin dargestellt. Ihr trugt die Schande nicht, ihr wehrtet euch. Ihr gabt das große, ewig wache Zeichen der Umkehr. Opfernd euer heißes Leben für Freiheit, Recht und Ehre. Wir können Europa vor der totalen Zerstörung bewahren. Wir müssen der Welt zeigen, dass wir nicht alle so sind wie er. Das Risiko ist zu groß. Das ändert nichts. Es muss getan werden. An was haben Sie dabei gedacht? Sie können Deutschland dienen oder dem Führer. Nicht beiden. Aufgrund solcher Reden wurden Sie hierher versetzt, Herr Oberst. Ich habe schon weit Schlimmeres gesagt. Ich bin Offizier. Aber durch den Dienst an meinem Land wurde ich zum Verräter an meinem Gewissen. Wir müssen uns neu organisieren. Die Sache muss erfolgreich sein. Darum sind Sie hier. Für Hitlers Deutschland wird die Sonne nie wieder aufgehen. Kann ich auf Sie zählen? Jedes Problem auf der Welt ist lösbar. Durch den sorgsamen Einsatz von Sprengstoff. Der Trick ist nicht dabei zu sein, wenn er explodiert. 10 Minuten. Eine für den Kontrollpunkt, 2 für den Weg. Eine zum Bunker und 6, um rauszukommen. Jede Menge Zeit. Aber bedenken Sie, nichts verläuft je genau nach Plan. Operation Valkyrie ist in Kraft. Wenn die SS sie erwischt, wird man sie zerfleischen. Wenn ich versage, werden sie euch abholen. Euch alle. Ich weiß. Ist Ihnen klar, was Sie da tun? Wir sind aufgeflogen. Jede Sekunde, die wir hier streiten, ist verlorene Zeit. Wenn Sie die Nacht überleben wollen, tun Sie jetzt genau, was ich sage. Warum solltet ihr stärker sein als der Lauf der Geschichte? Mein Führer, darf ich vorstellen, Oberst Stauffenberg. Schritt in dein Leben. Aho, verlangte all deine Kraft. Aho, der Dickkopf ist geblieben. Aho, wir freuen uns täglich daran. Seit du da bist, ist nichts mehr, wie es mal war. Ja, ja, oh, oh, oh, oh. Wunderbar, hey, hey, hey, hey. Wunderbar. Und du tobst dich aus, lässt all die Dinge raus, die der große Mensch sich nicht mehr traut. Bist das Chaos pur, Leben in Reinkultur, kennst keine Grenzen. Ein Lebenstraum. Aho, streit freudig dagegen. Aho, diskutieren, bis es dir passt. Aho, dich wehren, als ginge es um dein Leben. Aho, ich frag mich, von wem du das hast. Seit du da bist, ist nichts mehr, wie es mal war. Ja, ja, oh, oh, oh, oh. Wunderbar, hey, hey, hey, hey. Wunderbar. Und du weinst und lachst, wächst uns in der Nacht, ohne jedes bisschen Scham dabei. Dich selbst wohl zu fühlen, ist dein Lebensziel. Und wenn ich nachdenke, was ist schon dabei? Vorm Gesicht ist wohl auch was du bist, ein Ebenbild, ein guter Mix. Und wenn wir in uns sehen, können wir gut verstehen, warum du manchmal nicht so gnädig mit uns bist. Wir lieben dich, Maya. Wir lieben dich, oh, yeah. Wir lieben dich, oh, oh, yeah. Wir lieben dich, aha. Jo, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, das war's für heute. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Heute ist Feiertag hier in Barcelona. Genießen Sie ihn, werden Sie und bleiben Sie glücklich. Bis nächste Woche. Agur, adeo, goodbye. Tschüss.